Dessau-Roßlau, Köthen, Weißenfels, Naumburg, Aschersleben, Könnern, Halle, Eisleben, Leipzig, Landsberg, Merseburg, Teutschenthal, Schkopau, Oranienbaum, Bitterfeld, Bennstedt, Köthen, Wörlitz. Die Regionalnachrichten. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. 20. Mai ist das Datum. In der vergangenen Woche, da hat es Ihnen die Bertelsmann Stiftung noch einmal so richtig schön auf Schwarz und Weiß, Schwarz auf Weiß geliefert. So muss es heißen. Sie leben hier in Sachsen-Anhalt quasi in einer unzivilisierten Einöde. Na, vielleicht war die Aussage nicht ganz so krass, aber die Tendenz stimmt schon, denn immerhin lautet die Schlagzeile: weniger Zusammenhalt in den ostdeutschen Ländern, und Sachsen-Anhalt liegt dabei auf dem letzten Platz. Hier sind also die Menschen unsolidarisch, intolerant gegenüber anderen Kulturen und obendrein unzufrieden mit ihrer Lebenssituation, sagt die Studie der Bertelsmann Stiftung. Inwieweit sich die Ergebnisse der Studie mit dem decken, was Menschen hier empfinden, die hier leben, das war meine Frage an ein paar Stadträte bzw. Kandidatinnen, die jetzt hier der Reihe nach zu Wort kommen, und zwar Ulrich Peinhardt, Kandidat für die CDU, Dennis Heder von den Mitbürgern, Sven Knöchel von der Linken und Detlef Wendt von der SPD. Ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass es so schlimm ist, wie die Studie darstellt. Wenn man so guckt auf Kaufkraft, Arbeitslosigkeit, das sind ja alles so ein paar Faktoren, die dafür prägend sind. Also der typische Hartz-IVer ist jetzt nicht dafür berühmt, sozial kompetent zu sein oder besser gesagt da aktiv zu sein, sondern der sitzt, wenn man jetzt mal Klischees bedienen will, ja lieber zu Hause vorm Fernseher. Es klingt zwar blöd, aber Geld ist macht zwar nicht glücklich, aber es macht vieles einfacher, und wenn das Leben einfach ist, hat man auch Zeit für soziale, sich sozial zu engagieren. Es ist ja doch immer schon ein bisschen Aufwand damit verbunden. Und wenn man keine Zeit dafür hat, weil man sich darum kümmern muss, was zu essen zu haben, dann fällt das wahrscheinlich hinten runter. Wenn die Studie oder die Ergebnisse der Studie dazu führen, dass auf Bundesebene dann irgendwie ein großer Aufschrei kommt und festgestellt wird, oh, wir müssen dafür Mittel bereitstellen, um das soziale Engagement und die soziale Kompetenz in Ostdeutschland oder Sachsen-Anhalt zu fördern, dann bin ich so einer Studie quasi erstmal per se dankbar. Die andere Sache ist, dass solche Studien natürlich dann immer wieder ein Stück weit zu einem Imageverlust führen. Und dann ist so eine Studie dann auch nochmal so, gerade bei den weichen Standortfaktoren, eher negativ. Und der Hallenser ist jetzt auch nicht als super Botschafter dafür bekannt, wenn er außerhalb unterwegs ist, jetzt für Halle super Werbung zu machen. Und da gilt es definitiv erstmal Imagearbeit. Das ist erstmal ein Binnenimage. Also der Hallenser muss für seine Stadt brennen. Das ist für mich überhaupt der Punkt ganz oben. Und da muss viel reingesteckt werden. Also ist halt durch unsere Bevölkerungszusammensetzung halt auch ein bisschen schwierig. Gerade eben, wenn man überlegt, dass Halle Neustadt ja eigentlich so aus dem Boden gestampft wurde, um Buna Leuna mit Arbeitern zu versorgen, die dann quasi nach der Wende von heute auf morgen wieder arbeitslos wurden und jetzt quasi so da hängen. Das sind nicht die besten Botschaften, und die wollen halt auch irgendwie bespielt werden, und da gilt es halt irgendwie aktiv zu werden. Die Frage ist einfach, was ist am geringsten? Natürlich, wenn man sagt, bei den anderen sind jeweils 100% und hier sind es nur 95%, dann ist es auch am geringsten, aber es ist trotzdem noch ein hoher Grad. Und ich denke schon, dass gerade so eine Ereignisse gezeigt haben, so eine Naturkatastrophen, dass da ein sehr großer Zusammenhalt auch in der hallischen Bevölkerung da war, dass dann Leute im Prinzip verschiedenster sozialer Schichten oder auch aus verschiedensten Stadtteilen dann zusammen dazu beigetragen haben, die Neustadt oder Altstadt vor der Flut zu schützen. Und deswegen nehme ich das jetzt persönlich in der Form nicht so wahr und kann die Aussage auch nicht bestätigen. Und was ja in der Studie auch zum Ausdruck kommt, ist es trotzdem immer noch höher, jetzt mal als Beispiel, als 1990. Ja, also dass da auch eine positive Entwicklung feststellbar ist. Aber da ist natürlich auch immer schwierig, dann festzustellen, wie belastbar ist denn die Studie, zumal ja es auch immer Paralleluntersuchungen gibt. In Sachsen-Anhalt ist es immer, ich glaube, dieser Sachsen-Anhalt-Monitor, wo die Leute befragt werden, wie wohl sie sich in Sachsen-Anhalt fühlen, wie zufrieden sie sind. Und da ist ja in den letzten Jahren immer eine höhere Zufriedenheit festzustellen. Es gibt natürlich immer Verbesserungsmöglichkeiten und ich sage jetzt mal, die Studie selber gibt ja dann schon ein bisschen Hinweis darauf, wie das aussehen könnte, indem man da, ich glaube, sinngemäß festgestellt hat, je höher das Bruttoinlandsprodukt eines Bundeslands ist, je niedriger das Armutsrisiko und je jünger die Bevölkerung ist, desto höher ist der Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft. Ja, und da kann man natürlich sagen, also das wären alles wünschenswerte Dinge, wenn wir dies auch in Sachsen-Anhalt und in Halle verbessern könnten. Das sind alles Punkte, die wir natürlich versuchen, ja auch in der Kommunalpolitik in Halle anzustreben. Sie haben ja Umfragen der vergangenen Jahrzehnte ausgewertet und auf diese Fragestellung hin untersucht und haben dabei vergessen, dass gerade in Sachsen-Anhalt, aber auch in Halle viele Menschen, die Träger von sozialen Initiativen und Ähnliches waren, hier weggezogen sind, sodass sich hier das Bild ein Stück weit eindrückt. Allein Halle hat 100.000 Einwohner verloren. Mein Erleben ist, wenn es Probleme gibt in dieser Stadt, und ich führe jetzt einfach mal das Hochwasser im vorigen Jahr an, aber auch das 2011, dann standen die Hallenser eigentlich auch zusammen. Ich denke schon, dass wir uns in Halle auch weiter Gedanken machen müssen, wie wir das Vereinsleben stärken können, wie wir Begegnungsstätten stärken können. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass wir ja doch auch eine älter werdende Stadt sind und dass in den letzten Jahren Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren geschlossen worden sind, wir brauchen ja mehr Begegnung. Dasselbe sehe ich aber auch bei Jugendfreizeiteinrichtungen. Klar haben wir weniger Jugendliche, aber um die müssen wir uns eben intensiver kümmern, also kümmern im Sinne, ihnen Angebote unterbreiten. Ich will noch ein Beispiel vielleicht bringen, was mich davon überzeugt, dass es nicht so ist, wie in der Studie genannt, wenn Sie sich an die Hochschulproteste, an die Kulturproteste erinnern, da standen doch die Hallenser, die Sachsen-Anhalter ziemlich dicht beieinander. Und wer auf den Demonstrationen auch war, der hatte nicht das Gefühl, dass sich dort lauter Menschen begegnen, die sie nicht leiden können. Also ich teile ganz persönlich nicht den Eindruck, den diese Studie vermittelt und würde sagen, hier gibt es methodische Mängel. Ich glaube erstmal, dass es, wenn man so an diese Solidarität denkt, das weiß ich, ich kippe um und falle vom Fahrrad und wer kommt und hilft mir, dass ich glaube, das sind allen Ländern, also das ist mehr oder weniger gleich. Ich empfinde das jetzt überhaupt nicht stärker oder schwächer. Das denke ich nicht, dass das der Fall ist. Und ich meine, wenn man dann ja mal guckt, wenn man sich mal anschaut, was hier die Freiwilligenagentur in Halle zum Beispiel so anstellt, also ich glaube, dass so mitleidslos sind die Hallenser nicht. Das glaube ich nicht. Ich habe nun mir die Studie angeguckt. Und da sieht man ja, dass da so Sachen abgefragt werden, soziale Netze, Vertrauen, Identifikation, Vertrauen in Institutionen und solche Geschichten. Und da spielt natürlich schon auch eine Rolle, in welcher Situation man sich gerade befindet. Also ist man erstmal selber sehr gestresst, kann man schlicht anderen nicht so gut helfen. Ist die eigene Lebenssituation nicht so gut, ist das Vertrauen in den Staat, der für diese Lebenssituation ja mit zuständig ist, auch nicht so groß. Und das ist doch selbstverständlich. Und dann glaube ich einfach, dass wir hier, ich persönlich bin ja manchmal diese Ost-West-Debatte schon über, muss ich sagen. Aber tatsächlich werden wir natürlich noch Leute finden, wo es vor 25 Jahren in ihrem Leben eine große Zäsur gegeben hat und die damit nicht so glücklich sind und die sozusagen diesen Wandel, diesen gesellschaftlichen Wandel nicht in allen Dingen so toll finden. Die finden sicherlich ganz gut, dass die Mauer nicht mehr da ist, aber die finden andere Sachen nicht so gut. Und das spielt sich dann da ja auch wieder, das muss man sagen. Interessanterweise habe ich auch herausgefunden, also wo es zum Beispiel bei Anerkennung und soziale Regeln gibt, da ist der Osten ja gar nicht so schlimm. Also zumindest hält er sich an die Spielregeln. Wenn eine Studie dazu führt, dass wir schauen, dass es hier im Osten durch Umstrukturierung besonders spezielle soziale Probleme gibt, die man nicht einfach ignorieren kann. Und jetzt nehmen wir doch einfach mal Halle. Wir haben, das muss man sich doch mal angucken, in Halle sind, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ca. 33% aller unter 15-Jährigen Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft. Wir haben also hier, ob das Wort Kinderarmut der richtige Begriff ist, auf alle Fälle viele Kinder in sozial schwachen Situationen. Das ist was Besonderes. Das ist nicht in allen Städten so. Und das hat sicherlich auch was mit der Vorgeschichte von Halle zu tun, mit diesen enormen Arbeitsstellenverlust durch den Abbau der Chemieindustrie. Das kann man doch nicht einfach wegdenken. Und das ist da. Und wenn diese Studie dazu hilft, dass man darüber nachdenkt, dann finde ich das gut. Ich will bei der Gelegenheit aber auch sagen, dass ich grundsätzlich sehr kritisch bin bei Studien der Bertelsmann Stiftung. Die Bertelsmann Stiftung hat eine klare politische Ausrichtung. Die sehe ich sehr kritisch. Und deswegen bin ich auch immer ein bisschen kritisch mit den Bertelsmann Studien. Skepsis ist also durchaus angebracht, der Studie gegenüber. Und noch eine Erkenntnis: gesellschaftliche Entwicklung ist mit oder ohne Studie etwas, das Verantwortliche in der Stadt auf dem Plan haben. Wie zum Beweis hatte der Stadtrat bereits in seiner letzten Sitzung Ende April einen Bericht zur Altersarmut in Auftrag gegeben. Dieser soll bis November diesen Jahres vorliegen. Ute Haupt von der Linken, die den entsprechenden Antrag gestellt hatte, erzählt uns was zu den Hintergründen und möglichen Szenarien. Wir wissen einfach aus den Erfahrungen jetzt der letzten Jahre, dass die Altersarmut tendenziell ansteigen wird. Das hat einfach damit zu tun, dass die Einkommen der Bürgerinnen und Bürger natürlich jetzt auf lange Sicht gesehen zurückgehen werden. Und das hat uns veranlasst, schon einmal langfristig diese Thematik aufzurufen. Wir wissen von der Verwaltung, dass das im Moment noch nicht so absehbar ist, also noch nicht so ganz schnell jetzt nächstes Jahr passieren wird und dergleichen mehr. Aber wir wollen uns auf diese Thematik vorbereiten. Dabei muss man natürlich sehr deutlich sagen, dass wir als Stadt Halle an der Altersarmut an sich nichts ändern können, weil tatsächlich wir immer von den Einkommen ausgehen müssen. Und das hat ja weniger mit der Kommunalpolitik zu tun, sondern das hat mit Rentenanpassung zu tun und vor allen Dingen mit Lohngefügen. Ja. Ein Indikator ist aber auch die Grundsicherung, die ja auch in den letzten Jahren ständig angestiegen ist. Jetzt nicht ganz so markant und so sprunghaft, aber man kann daran sehen, dass es ein Problem auch für Halle sein wird. Und wir wissen schon zu schätzen, dass in der Stadt Halle auch eine ganze Menge schon passiert in dieser Richtung. Wir wollen also nochmal mit diesem Bericht auffangen, was gibt es jetzt an Angeboten für ältere Menschen, vor allen Dingen, die denn auch in Armut leben. Weil das erste Moment ist ja immer, dass man erstmal wissen muss, was denn passiert, welche Angebote gibt es. Und wo kann man dann danach, wenn wir diesen Bericht dann vorliegen haben, nochmal steuern? Wo kann man noch mehr machen? Wir denken da zum Beispiel auch nicht nur an die Angebote für ältere Menschen. Also es geht ja auch gegen Vereinsamung und dergleichen mehr. Das ist ein Angebot, also diese sozialen Aspekte. Wichtig ist für uns aber auch beispielsweise das Problem der Wohnungen. Viele ältere Menschen, wenn sie denn weniger Einkommen haben, also sprich eine niedrige Rente, müssen umziehen, weil sie möglicherweise den Wohnungsstandard nicht mehr erreichen können. Und da kann man sich ja auch überlegen, wie kann die Stadt da agieren? Welche Möglichkeiten hat man da über die kommunalen Wohnungsunternehmen, möglicherweise auch andere, dann da so ein Netz aufzubauen, um hier wirklich auch Angebote zu machen? Das wäre eine unter vielen Facetten. Klingt erstmal ganz gut, was Ute Haupt von den Linken soeben skizziert hat. Allerdings drängt sich bei einzelnen Meldungen der Verdacht auf, dass bereits heute und sofort Handlungsbedarf besteht. Zum Beispiel informierte die HWG, also die Städtische Wohnungsgesellschaft, die Mieter und Mieterinnen der Neubauten am Jerusalemer Platz, dass mit den Sanierungen ab 1. August diesen Jahres die Mieten erhöht werden. Und das nicht unerheblich. Im Halle-Spektrum, da ist von Beispielen zu lesen, wonach eine 25 Quadratmeter Wohnung künftig 235 Euro kalt kosten würde, 50 Quadratmeter kosten 502 Euro, das Ganze dann plus 116 Euro Nebenkosse. Wenn Sie jetzt mitgerechnet haben, dann kommen Sie auf einen Quadratmeterpreis, der zwischen 9,50 Euro und 10,50 Euro liegt. Eine stolze Summe, würde ich das mal nennen, vor allen Dingen für eine Stadt, die da Halle heißt und jetzt nicht unbedingt das Mekka für Zuzugswillige ist. Nachdem das Ganze vor knapp 14 Tagen also öffentlich wurde, da hat die HWG mittlerweile etwas moderatere Töne angeschlagen. Sprecher Steffen Schier teilte mit, dass die Wohnungsgesellschaft die Miethöhen noch einmal genau prüfen werde. Es werde mit allen Mietern Einzelgespräche geben. Naja, immerhin etwas teurer wird es für die Bewohnerschaft des Jerusalemer Platzes aber auf jeden Fall. Übers Bauen und Sanieren, da lässt sich also immer wieder gut streiten. Grundsätzliche Interessen, die prallen da aufeinander. Die einen wollen die Gegend, in der sie leben, mitgestalten, die anderen wollen in einem beliebten Stadtviertel möglichst viel Gelegenheit bekommen und von der Beliebtheit auch zu profitieren, Gewinn zu machen. Das in etwa der Konflikt, der seit mehr als einem Jahr um die Sanierung des Regierungspräsidiums im Paulusviertel ausgetragen wird. Zuletzt war der bauenden Gesellschaft, der planenden Gesellschaft, bestehend aus HWG und Baufirma Papenburg, dieser Gesellschaft war bescheinigt worden, gerichtlich bescheinigt worden, dass deren Pläne akzeptabel und flächendenkmalgerecht seien, sozusagen das Go für den Baustart. Nun hat die Bürgerinitiative Pauluspark Einsicht in die Bauunterlagen genommen und festgestellt, dass hier mit Halbwahrheiten argumentiert wurde. Dietmar Weyrich, der ist im Stadtrat für die Grünen und kritischer Begleiter des gesamten Prozesses, der äußert sich jetzt zu den Aussagen der Bürgerinitiative und deren Auswirkungen auf das Vorhaben. Auf die Baugenehmigung dürfte das wahrscheinlich keinen Einfluss haben. Allerdings wird das Vorhaben dadurch insgesamt politisch immer fragwürdiger. Es war ja von Anfang an schon sehr fragwürdig, dass die HWG zusammen mit einem Bauunternehmen ein neues Unternehmen gründet, um dieses Vorhaben zu errichten. Denn das Grundproblem ist ja, dass durch diese Verbindung mit dem privaten Bauunternehmer auch die Ausschreibungspflicht umgangen wird. So kommt es dann dazu, dass das Bauvorhaben wahrscheinlich ohne irgendwelche Ausschreibung von Papenburg errichtet wird und dadurch wird eben auch die Kostenkontrolle deutlich erschwert. Und deswegen war ich eigentlich der Meinung, dass das auch mit der Gemeindeordnung nicht in Übereinstimmung zu bringen ist und habe deswegen eine kleine Anfrage im Landtag gestellt, aber überraschenderweise für mich hat die Landesregierung bzw. die Kommunalaufsicht bestätigt, dass das mit den rechtlichen Rahmenbedingungen vereinbar ist. Das Problem ist eben, dass die ein gemeinsames Unternehmen gründen und dadurch das Bauvorhaben eben nicht ausgeschrieben wird. Somit kann im Grunde genommen auch niemand abschätzen, ob die Kosten, die Papenburg dann beim Bau in Rechnung stellt, ob die tatsächlich marktgerecht sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Zahlen überhaupt öffentlich gemacht werden, weil das ist ja dann auch ein zusätzliches Problem, dass durch die Beteiligung des Privaten da die Transparenz einfach nicht gegeben ist und der Private sich wahrscheinlich dann darauf berufen wird, dass das ein Geschäftsgeheimnis ist und die Zahlen dann eben nicht offengelegt werden. Gerade hier ist ja der Verdacht naheliegend, dass das private Unternehmen auf Gewinnmaximierung aus ist, deswegen das Grundstück eben maximal ausgenutzt wird, also baulich genutzt wird und dass eben möglichst hohe Gewinne wieder an das Unternehmen zurückfließen. Das kommt natürlich auch der HWG zugute, aber die HWG als kommunales Unternehmen hat ja auch noch eine Verantwortung gegenüber der Stadt bzw. den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und deswegen müsste man normalerweise fordern, dass sie auch die städtebauliche Struktur, die Lebensqualität in dem Viertel viel stärker im Blick hat und auch die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner in diesem Viertel viel stärker berücksichtigt. Und mit dieser Berücksichtigung hätte die Entscheidung so nicht getroffen werden dürfen. Da hier offenbar doch einige Fragen bleiben, zum Beispiel welche Verantwortung haben städtische Unternehmen oder auch wer kontrolliert die Verwaltung, um jetzt nur mal diese zwei zu nennen, da stellt sich dann also auch die Frage, was lernen wir jetzt aus so einem Prozess, wie er da im Paulusviertel stattgefunden hat? Und was soll oder kann künftig anders laufen? Dietmar Weyrich hat einen Vorschlag. Also wir haben ja schon immer gefordert, dass der Stadtrat seiner Verantwortung zur Steuerung der kommunalen Unternehmen viel, viel stärker nachkommen muss. Wir hatten schon in den letzten 10 Jahren, seitdem ich im Stadtrat bin, immer so die Tendenz, dass die Mehrheitsmeinung im Stadtrat so war, dass Entscheidungen in den kommunalen Unternehmen getroffen werden sollen und dann eben durch die Aufsichtsräte der kommunalen Unternehmen. Da gibt es ganz viele Beispiele, auch zum Beispiel Thalia Theater ist so ein Beispiel, das wir gerne im Stadtrat diskutiert hätten, wo aber eine Mehrheit im Stadtrat der Meinung war, dass es Sache des Aufsichtsrates. Also die Lösung kann nur sein, dass der Stadtrat die Steuerung der Unternehmen stärker wahrnimmt und ein bisschen Hoffnung habe ich auch, dass das in Zukunft stärker der Fall sein wird, weil der Stadtrat im Moment auch dabei ist, so einen Kodex für die Steuerung der kommunalen Unternehmen zu beschließen bzw. zu diskutieren. Und da ist explizit auch verankert, dass der Stadtrat eine stärkere Steuerungsfunktion wahrnehmen soll. An den Bauvorhaben wird es deutlich oder markant. Es ist mitunter schwierig zu unterscheiden, wer eigentlich für was verantwortlich ist. Das macht eventuell nicht nur Ihnen zu schaffen, sondern auch den Verantwortlichen und den Entscheidenden in einer Stadt selbst. Um bei diesem Wirrwarr Abhilfe zu schaffen, da hat sich die Landesregierung an ein Gesetzeswerk gemacht, das sich da Kommunalverfassung nennt. In der vergangenen Woche wurde diese Kommunalverfassung durch den Landtag verabschiedet und in der Pressemitteilung, da wird ordentlich gefeiert. Nunmehr gäbe es endlich ein klares Regelwerk, das den Flickenteppich aus verschiedenen Verordnungen und Gesetzen zusammenfasse. Die Verfassung mache außerdem die Verwaltung effizienter und schaffe Voraussetzungen für mehr Bürgerbeteiligung. So liest sich's in der Verlautbarung der Landesregierung des Landtages, klingt in meinen Ohren nach einem geradlinigen, nach einem leicht verständlichen Werk. Aber als ich mir dann dieses Gesetz mal heruntergeladen habe, da war alle Freude sofort vorbei, denn das neue Werk ist ein kleines Monstrum von, also in der Version, wie es da als Vorschlag war, immerhin 262 Seiten. Habe ich natürlich nicht gelesen und schon bei den einzelnen Abschnittsüberschriften habe ich mein Gehirn weggelegt, habe ich nicht verstanden. Nun bin ich natürlich kein Politiker oder Beamter und deshalb habe ich mir jemanden rangeholt, der von Amtes wegen sich mit der Verfassung beschäftigen muss, die auch verstehen muss. Und jetzt erläutert beispielhaft Sven Knöchel uns mal das Gesetz. Er ist zum einen Stadtrat für die Linke in Halle und außerdem auch Mitglied des Landtages, hat also den Wandlungsprozess des Gesetzes mitdiskutiert und kann knackig zusammenfassen, worum es bei dieser Verfassung geht und was an der beschlossenen Version jetzt gut bzw. nicht so gut ist. Die Kommunalverfassung regelt im Prinzip alle wichtigen Fragen, die die Kommunen, also Landkreise, kreisfreie Städte und Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt betreffen, angefangen von der Frage, wer ist ein Bürger, über die Frage, wer darf wann wie wählen, mitentscheiden, was macht ein Gemeinderat, was macht ein Stadtrat, was macht ein Kreistag, was macht ein Bürgermeister, was hat ein Landrat zu tun, wie organisiert eine Kommune ihre Finanzen und auch die Frage, wie darf sie wirtschaften, also die kommunalen Unternehmen sind hier geregelt und im abschließenden Teil wird auch die Kommunalaufsicht geregelt. Da ist das positive Gefühl überwiegend, dass jetzt sozusagen aus drei Gesetzen eins gemacht worden ist, dass es leichter wird. Allerdings, der Wermutstropfen ist die Frage, dass wir gerne mehr Elemente der direkten Demokratie und vor allen Dingen leichteren Zugang zur direkten Demokratie drin verankert haben. Das hat die Mehrheit nicht so gesehen. Soweit Sven Knöchel von der Linken, der sich schon eine Weile auch im Landtag mit der neuen Kommunalverfassung beschäftigt hatte. Quasi ein Insider im Gesetzestextdeutsch. Wie sieht es jetzt aber aus bei Akteuren, die nicht täglich solche Gesetze wälzen, aber trotzdem mit der Verordnung arbeiten müssen? Dennis Häder von den Mitbürgern. Für die Stadt Halle ist es ja aus meiner Sicht ja eigentlich plus zwei Punkte von Interesse. Also zum einen, dass es jetzt künftig dann Einwohnerfragestunden in den beschließenden Ausschüssen geben soll. Finde ich spannend, aber ob das jetzt zielführend ist, ist sicher die andere Frage. Und zum anderen, was ich eher bedauernswert finde, dass so die Hürden für Einwohneranträge, Einwohnerbegehren oder sowas nicht ernsthaft abgesenkt wurden. Also hat man zwar ein bisschen sich bemüht und die Grenzen nach unten gesetzt, aber da hätte man ein bisschen mutiger sein können, um dann wirklich, ich sag jetzt mal, unmittelbare Demokratie oder direkte Bürgerbeteiligung zuzulassen. Zum Abschluss dieser Regionalnachrichten kann ich Ihnen schon mal ein paar Wahlergebnisse verkündigen. Ja, ich weiß, Sie können weder die ganzen Wahlplakate mehr sehen, noch ertragen Sie weitere Versprechungen, was alles anders und besser werden wird und gleich kann und so weiter. Aber wie gesagt, gleich ist es ja vorbei. Und außerdem, es wird sich wohl nicht so viel ändern. Jedenfalls vermitteln das die Ergebnisse der U18-Wahl, die am letzten Freitag mal so probemäßig inszeniert wurde. In Halle, auch in Halle, also das war ein bundesweiter Test, und in Halle stimmten 10- bis 17-Jährige ab mit folgendem Ergebnis: knapp 21% entschieden sich, voteten für die CDU. Die Grünen erreichten fast 19%, gefolgt von der SPD mit 17%. Überraschend, erstaunlich oder vielleicht auch nicht ist das Abschneiden der Piraten. 14,5% der jungen Menschen unter 18 sagen, die vertreten meine Interessen am besten. Alle anderen Parteien, die da so rumschwirren, bewegen sich im Bereich zwischen 3 und 7%. Sehr vielversprechend liest sich das Ergebnis der NPD, die erhielt in diesem Test nämlich nur 1,28%. Das macht bei 241 teilnehmenden Testpersonen aus Halle ganze 3 Stimmen. Mit diesen natürlich völlig aussageschwachen Zahlen verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag.